scheiße auf dich! Ich scheiße auf dich! Na los, geh doch! Arschloch, beschissener Matzefresser, Kommunistenschwein, verpiss dich aus meinem Haus! Siehst du das? Das bedeutet nicht willkommen! Angst und Grauen, der Eindruck.